lieben Damen und Herren, es handelt sich bei diesen Rauchern wohl offensichtlich um eine Art Sekte. Sie besitzen gleiche Accessoires und verhalten sich uniform. Keine ewige Rätsel der Menschheit. Keine Erklärung fällt mir dazu ein. Aber ist es nicht auffällig? Nein. Zufällig? Ja. Dass bloß der eine, nicht der andere, an diesem Tag völlig zerstochen ins Bett gehen muss. Vielleicht. Man sagt, schuld sei allein die Limonade.